Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Liebe Hörer, die ganze Woche lag das Augenmerk auf unseren Feldherrn zu Guttenberg. Ich frage mich, was wird unsere Kanzlerin mit ihm machen? Belässt sie ihn weiter auf seinem Posten? Oder schickt sie ihn als einfachen Soldaten an die Front, damit er die Ehre des deutschen Adels wiederherstellt, indem er im Feld bleibt? Droht ihm gar ein noch grausigeres Schicksal? Eine Karriere in einem Kindercomic als böser Dr. Pluck, der von Kindergartenkindern mit der Zahnbürste besiegt wird? Ich sehe das Heft schon vor mir liegen, wie es in allen deutschen Wartezimmern liegt. Dieses Ende hat er nicht verdient. In Bayreuth ist man da schon weiter. Die Festspielleitung hat reagiert, so wird noch in dieser Spielzeit der Ring der Doktoren uraufgeführt. Das Ganze in Kooperation mit der dortigen Uni. Der ganze Ring an drei Abenden. Teil 1, der Aufstieg, CSU. Teil 2, die Affäre, Kundus. Teil 3, der Untergang, mit der Gorchfock. Bei den Proben konnte ich mir vorab ein Bild machen. Alles im Allen ein schmieriges Theater, was dem Zuschauer da zugemutet wird. Die musikalischen Anleihen aus der Popmusik. Das ist alles nur geklaut, heyo, heyo, das ist alles gar nicht meine. Werden vom Chor der FDP zu zaghaft und leidenschaftslos dargebracht. Der Chor der Opposition dagegen wirkte kraftvoll, gar leidenschaftlich. Bei der Interpretation, bei dem von Franz Zehnbier neu getexteten Hannes-Wader-Klassikers Der kleine Trompeter. Hier ein Auszug. Es war mal ein großer Plagiator, den hatten alle so lieb. Bei seiner Aufklärung im Kundus bekam er den ersten Seitenhieb. Bei seiner Aufklärung im Kundus bekam er den ersten Seitenhieb. Dann starb eine Kameradin, wozu er dann Monate schwieg. Da bekam der große Plagiator den nächsten harten Seitenhieb. Ja, da bekam der große Plagiator den nächsten harten Seitenhieb. Aber nun zurück zur Aufführung. Allein das Intrigenspiel wirkte authentisch. Der Hauptdarsteller zeigt autistische Züge und wirkt in seiner Sprecherrolle sehr gehemmt. Das Bühnenbild in Teil 3 erscheint auf den ersten Blick überzeugend. Allein beim Schlussbild bleibt eine Frage offen. Warum steht Titanic und nicht Gorch Fock auf dem Rettungsring, den die Doktoren der Bayreuther Uni um den Plagiator bilden? In diesem Moment öffnet sich der Bühnenboden. Der Plagiator wird in die Tiefe gerissen. Zugleich fallen Mengen von Büchern, Zetteln mit Zitaten und Zeitungen herab, die sich zu einem riesigen Berg auf der Bühne auftürmen. Noch nie habe ich ein solch überzeugendes Ende in Bayreuth erlebt. Der Regisseur sagt zu der ganzen Aufführung: Wer in der Beliebtheitsskala bei Umfragen vor der Kaiserin und dem bajuwarischen König steht und sei er ihr eigen Fleisch und Blut, wird zu Fall gebracht. Und das schön langsam, weil sie es sich auf der Zunge zergehen lassen wollen. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Oh, da bekomme ich gerade noch eine unbestätigte Meldung rein, die ich euch nicht vorenthalten will. Karl Theodor zu Guttenberg erwägt, Microsoft zu verklagen, weil bei der Drag-and-Drop-Funktion kein Warnhinweis mit dem Wortlaut erscheint, sollte es sich bei dieser kopierten Passage nicht um ihr eigenes Gedankengut handeln, müssen sie dies kenntlich machen. Mit dem Warnhinweis auf meine Kolumne in der nächsten Woche verbleibe ich, euer Franz Zehnbier. Ah, da war noch was. Halt, soeben teilte ein Sprecher von Microsoft, der namentlich nicht genannt werden will, mit, dass diese Drag-and-Drop-Funktion